paar Millionen mit meinen Jungs durch die Partynacht. Fetter Club und fette Beats und auf einmal sagst du meinen Namen. Bin schockt, verliebt, komm nicht mehr klar. Meine Jugendliebe, sie fragt mich nur, wie lang bleibst du da? Eins und zwei und drei. Drei Tage in Prag und das Herz schon gepackt. War gar nicht geplant, doch dann warst du da. Wenn du mich nochmal verführst, bleib ich für immer bei dir. Drei Tage in Prag. Wir schweben durch die City und heben ab, fühl mich wieder stark. Wir schreiben unsere Namen an jede Wand, sind verknallt und aufgedreht wie Romeo und Julia. Zwei, die sich blind verstehen, sich lieben wie beim ersten Mal. Eins und zwei und drei. Drei Tage in Prag. Mit uns grad es an. Eins und zwei und drei. Drei Tage in Prag und das Herz schon gepackt.